Mit dieser bisher genannten Schädigung begnügen sich die Exercitia Spiritualia nicht. Der Knabe muss nicht nur Trugwahrnehmungen aller fünf Sinne 30 Tage lang bei sich erzeugen lassen, er muss sich auch ganz wie ein Geisteskranker verhalten. Er muss so handeln, als gäbe es nicht den letztesten Zweifel an der Wirklichkeit seiner Trugwahrnehmungen. Wie der Arzt den halluzinierenden Geisteskranken etwa antrifft, wie er mit dem Zeichen größter Ergebenheit und Ehrfurcht den Fußboden oder ein Stuhlbein küsst, weil er gerade dem Zaren von Russland zu Füßen liegt und in all seinen Worten und Gebärden sich seiner Halluzination einfügt, so auch der induziert irregemachte Knabe bei seinen Exerzitien. Der Exerzitienmeister befiehlt ihm, die Stelle auf dem Fußboden zu küssen, wo Jesus, der Meister, auf der Ebene bei Jerusalem geschritten ist. Er lässt ihn knien zu Füßen des Thrones Christi, des Königs der Könige, und ihm den Fuß küssen. Wenn er sich dann als Krieger im Kampfe gegen den Teufel mit dem Heere seiner Ketzer weiht, antwortet er dem halluzinierten König ganz ebenso wie jener Geisteskranke. Wird er aus den Exerzitien entlassen, so behält er alle die Halluzinationen mit ihren Gefühlsbegleitungen im bewussten Erinnern, ganz wie jene Geisteskranken, die ihre Krankheit bei klarem Bewusstsein überstehen müssen. Sie könnten den Menschen einen Begriff davon geben, mit welcher Lebendigkeit diese Trugwahrnehmungen in ihre Seele gegraben sind. Sie wissen, wie viel sie an dem Erinnern zu leiden haben. Mit jedem Jahr, in dem der Jesuit seine Exerzitien wiederholt, festigt sich sein induziertes Irresein und wird neu aufgefrischt. Ihm selbst und der Umwelt bleibt seine Krankheit deshalb verhüllt, weil er ähnlich wie ein an der klassischen Paranoia Erkrankter auf allen übrigen Gebieten zum logischen Denken voll fähig bleibt. Aber auch ganz wie in diesen Kranken erzwingen sich die in seine Seele gehämmerten Halluzinationen ein Einlenken und Abbiegen des Denkvorganges und aller Gefühle zu ihnen hin, immer wieder zu ihnen hin. Mehr und mehr bezieht der Kranke nun alles auf diese Scheinwirklichkeit, die er für einzige Wirklichkeit erachtet, während alles Tatsächliche, was ihn umgibt, mehr und mehr erblasst. So spinnt sich der kranke Teil seiner Seele allmählich in alles übrige Erleben, ganz wie das Warnsystem eines Paranoikers. Im Unterschied zu diesem bricht natürlich bei dem induziert irre gewordenen Knaben nicht die eigentliche, die genuine Geisteskrankheit aus. Aus diesem gänzlich veränderten Seelenzustande erklärt sich nicht nur die Kritiklosigkeit eines Hohnspruchs gegenüber dem tatsächlichen Wert des Loyola-Büchleins. Es erklärt sich vor allem auch der Erfolg sehr vieler nach der Exerzitien einsetzenden Dressurversuche. Und endlich die Möglichkeit, in den Jesuiten, die Eingeweihte werden sollen, den Gott in der Seele völlig zu erlöschen. Alle diese Übungen Loyolas sind nämlich den Gesetzen des lebendigen Gotterlebens in der Seele so entgegengesetzt, dass jeder, der von den Exerzitien krank gemacht wurde, ein undurchdringliches Bollwerk in seiner Seele zwischen seinem Ich und der Gotterleuchtung errichtet hat. Ich habe in meinen Werken das Gotterleben gekennzeichnet. Es ist heilige Freiwilligkeit, die nicht den geringsten Zwang erträgt, die spontan ist, wie Gott selbst. In den Exerzitien wird der ganze Mensch bis in die letzten Seelenregungen in allen Fähigkeiten, Sinneswahrnehmungen, Verstand, Wille, Gefühl, Fantasie, ferner in Nahrungsaufnahme, Schlaf, ja allen Körperbewegungen unter äußersten Zwang gestellt. Das Gotterleben ist jenseits aller Sinneswahrnehmungen und duldet kein Hineinzerren in die Erscheinungswelt. Die Exerzitien beschwören mit allen Mitteln der Kunsthalluzinationen für alle fünf Sinne als vermeintliches Gotterleben herauf. Es ist endlich einzigartig bei jedem Einzelwesen. Die Exerzitien befehlen seit 300 Jahren für Abertausende verschiedenartiger Menschen bis ins kleinste einförmig festgelegtes Gotterleben. Der natürliche Vorgang, dass ein induziert Irrer in der Gedankenwelt immer wieder zu diesen Halluzinationen abbiegt, wird nun bei dem jungen Jesuiten 13 Jahre lang planmäßig dadurch gefördert, dass der gesamte Lehrstoff und alles, was er hören und sprechen darf, auf diese Halluzinationen ausmündet. Dies ist von hoher Bedeutung, um ihn kränker zu machen. Eine starke, dauernde Ablenkung wäre Heilmittel. Im selben Sinne wirken nun auch alle übrigen Einrichtungen des Ordens. Sein Gefühlsleben wurde auf die Bilder der Exerzitien gerichtet. Eine stark sinnliche Liebe zu Jesu und der süßen, unbefleckten Jungfrau unserer lieben Mutter Maria wurde entfacht. Die Welt musste er bevölkert sehen von all den teuflischen Geistern, die der Teufel aussendet, um gegen Jesum und die Unseren zu kämpfen, und gegen sie wurde er mit flammendem Hass erfüllt. Die Ordensregeln sorgen nun dafür, dass diese Gefühle nicht erblassen können, verdrängt werden durch andere, sich wieder zum Rechten verhelfen wollen. Schon bei seinem Eintritt musste der Jesuit geloben, jede Heimatanhänglichkeit, jedes Gefühl für Volk und Vaterland aufzugeben, nur noch ein Bürger des Himmels zu sein und dort seine Heimat zu sehen. Dies folgerichtige Christentum, was hier der Orden vorschreibt, findet nun durch die inzwischen durchlebten Exerzitien die Möglichkeit der Durchführung. Wenn der Novize wirklich im richtigen Sinn von seinen Halluzinationen erfasst ist, so ist ihm die Erfüllung dieser Bestimmungen nicht schwer. Was sich vor seinem Eintritt in den Orden und vor diesen grauenvollen 30 Tagen abspielte, liegt wie eine unwirkliche, blasse Welt hinter ihm.